1. Zu dieser Zeit trat Johannes der Taufer in Erscheinung und begann, in der Wüste Judas zu predigen. 2. Seine Botschaft lautet, kehrt am, denn das Himmelreich ist nahegekommen. 3. Denn ist dergenage, von dem der Prophet Jesaja sprach, als sagt, ein Stimm ruft in der Wüste, bereitet den Weg des Herrn, macht sein Pfad eben. 4. Johannes selbst trug eingewand aus Kamelschar und einen Ledergürtel am sein Haften, sein Nahrung best und aus Huschrecken und wildem Honig. 5. Daraufhin kamen Menschen aus Jerusalem, ganz Juda und der gesamten Jordanregion zu ihm. 6. Sie ließen sich im Jordan von ihm taufen, nachdem sie ihr Sünden bekannt hatten. 7. Als jedoch viele Pharisäer und Sadduzer zur Taufe kommen sah, sagte zu ihnen, Schlangenbrut, wer hat euch gewarnt, dem bewusst die Hände zongericht zu entfliehen? 8. Bringt daher Frucht hervor, die ihr Busse entsprechen. 9. Und bildet euch nicht ein, Sagen zu können, wer haben Abraham zum Vater. Den ich versichere euch, Gott kann aus diesen Steinen kinder für Abraham erwecken. 10. Die Axt ist bereits und die Wurzel der Baum gelegt, daher wird jeder Baum, der kein Gut Frucht hervorbringt, abgehauen und ins Feuer geworfen wer denn. 11. Ich taufe mit Wasser zur Busse, doch dergenage, der nach mir kommt, ist mächtiger als ich, und ich bin nicht würdig, in die Sandalen zu tragen. A word euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. 12. Holt sein Wurfschaufel in der Hand, im sein ten grundlich zu reinigen, und word seinen Weisen in die Schoen sammeln, waren die Sprue mit unloschbarem Feuer verbrennen word. 13. Zu dieser Zeit kam Jesus aus Galiläa und den Jordan zu Johannes, im sich von ihm taufen zu lassen. 14. Johannes jedoch wollte in darin hindern und sagt, ich must von dir getauft werden, und du kommst zu mir. 15. Jesus aber antwortet ihm, lass es jetzt geschehen, denn so gesinnt ist sich für uns, allgerechtigkeit zu erfüllen. Daraufhin gab Johannes nach. 16. Nachdem Jesus getauft worden war, stieg sogleich aus dem Wasser, und sieh, die Himmel öffneten sich, und so den Geist Gottes wie ein Taub herabfahren und auf ihn kommen. 17. Und ein Stimm aus dem Himmel sprach, dies ist mein geliebter Sohn, und dem ich mein wohlgefallen habe.